Let's pray. Beten wir. Father in heaven, we thank you so much. Vater im Himmel, wir danken dir so for sehr. The gift of life. Für das Geschenk des Lebens. In a natural sense. Biologisch. And also in an eternal sense. Aber auch ewig, im ewigen Thank you Sinne. That we are not the dead who bury the dead. Danke, dass wir nicht zu denen Toten gehören, die die Toten begraben. But we thank you that you are the God of the living. Sondern danke, dass du der Gott der Lebenden bist. We ask you to bless this message. Wir bitten dich, diese Botschaft zu segnen. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, I want you to turn to Joel chapter 3. Geht's bitte zum Joel Kapitel 3. This is the last service of the year 2003. Das ist jetzt der letzte Gottesdienst im Jahr 2003. Even though we will have a service on New Year's. Obwohl auch ein Gottesdienst zu Silvester stattfinden wird. Not a regular service. Das ist aber nicht ein regulärer. Joel chapter 3. Joel Kapitel 3. Last week I gave some statistics. Ich gab letzte Woche Statistiken. Because I did them in my mind while I was driving over. Ich habe sie im Kopf gemacht, während ich mit dem Auto gefahren bin. And Gerald Schmidt was not available. Und der Gerald Schmidt war nicht dabei. I made a couple of miscalculations. Habe ich mich ein paar Mal verrechnet. And a few people told me at the door. Ein paar Leute haben mir das dann bei Ausgang glad. Gesagt. Ich war froh. Okay. So, we want to go back to a slide that we used, I think, last week. Wir wollen nun zurückgehen zu diesem Dia, das because wir we're talking about multitudes. Wir haben da wirklich über riesige Menschenmassen gesprochen. Look at all these people. Schaut euch all diese Leute an. A lot of people. Unzählig viele Leute. And if we read in Joel chapter 3, und wenn wir in Joel Kapitel 3 lesen, starting with verse 12. Bei Vers 12 beginnend. Let the nations be aroused and come to the valley of Jehoshaphat. Joel chapter 3. Maybe it's not the same in the German. Okay, I don't know what Martin Luther was doing, but he kind of messed it up a little bit on us. In der Elbefelder, okay. Hat es wer gefunden in der Elbefelder? Thank you. Chapter 4. Okay. Okay, four. Die Nationen 4:12. Die Nationen okay. Sollen sich aufmachen. Okay, one more time. Noch einmal. I'm in chapter 3, verse 12 in the English. Im Englischen ist es 3:12. And in the German, you're. In der Elberfelder ist es 4:12. You're in 4:12. Ja. Let the nations be aroused and come up to the valley of Jehoshaphat. Die Nationen sollen sich aufmachen und hinaufziehen ins Tal Josaphat. For there I will sit to judge all the surrounding nations. Denn dort werde ich sitzen, um alle Nationen ringsumher zu richten. It's amazing when you go on the internet and you look up world nations. Wenn man sich im Internet zum Thema Welt und Nationen was anschaut. Statistics. Und Statistiken. And I counted over 220. I think it was 228 nations. Es gibt momentan 228 Nationen. I think. Ich glaube so if I'm wrong. I just think. Ich nehme das an, also wenn ich there was over 220, it was awesome just to see every nation. Es war wirklich so erstaunlich, alle diese Nationen zu sehen. And this prophecy has not yet happened. Und diese Prophezeiung, die ist noch nicht passiert. The Lord will come and he will judge all the nations. Der Herr wird kommen, wird alle Nationen richten. And what we see in Israel, und was wir in Israel sehen, today is just leading to that. Das führt genau dorthin. There will be no peace until Jesus Christ himself brings peace. Es wird kein Friede herrschen, bis Jesus Christus persönlich den Frieden bringen wird. Verse 13. Vers 13. Put in the sickle, for the harvest is ripe. Leg die Sichel an, denn die Ernte ist reif. Come, tread, for the winepress is full. Kommt, stampft, denn die Kelter ist voll. The vats overflow, for their wickedness is great. Die Kelterkufen fließen über, denn groß ist ihre Bosheit. Multitudes, multitudes in the valley of decision. Scharen über Scharen im Tal der Entscheidung. It's not our decision. Es ist nicht unsere It's Entscheidung. The valley of Christ's decision. Sondern es ist die Entscheidung des Tales Christi. And he will judge the nations. Und er wird die Nationen richten. For the day of the Lord is near in the valley of the Lord's judgment. Denn nahe ist der Tag des Herrn im Tal der Entscheidung. The sun and the moon grow dark. Die Sonne und der Mond verfinstern sich. And the stars lose their brightness. Und die Sterne verlieren ihren Glanz. The Lord roars from Zion and utters his voice from Jerusalem. Und der Herr brüllt aus Zion und lässt aus Jerusalem seine Stimme erschallen. And the heavens and earth tremble. Und Himmel und Erde erbeben. This has not happened yet. Das ist noch nicht passiert. This is going to happen. Das wird passieren. But the Lord is a refuge for his people. Und der Herr ist eine Zuflucht für sein Volk. And a stronghold to the sons of Israel. Und eine Feste für die Söhne Israel. Then you will know that I am the Lord your God. Und dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr euer Gott bin. Dwelling in Zion. Der auf Zion wohnt. My holy mountain. Meinem heiligen Berg. So Jerusalem will be holy. Und Jerusalem wird heilig sein. And strangers will not pass through it anymore. Und Fremde werden es nicht mehr durchziehen. Okay, now turn to Matthew chapter 25. Gehen wir jetzt nach Matthäus 25. Now I want to go back to the slide. Gehen wir zurück jetzt noch einmal zu diesem Dia. And for those who are on the internet, für die, die auf dem Internet, we cut the mistake out, so you don't know what I'm talking about. Wir haben diesen Fehler rausgemerzt, also ihr werdet das dann gar nicht mehr kennen. But this is the calculation. Aber das ist jetzt die Berechnung. Into the microphone, please. Die Berechnung. Yeah, thank you. We're talking about 10 billion people. Wir sprechen über 10 Milliarden Leute. Thank you. That's great. We're talking about 10 billion people. 10 Milliarden Leute. Can you fathom that in your mind? Stellt euch das einmal vor. Stellt euch mal vor, 10 Milliarden Leute. 10 billion people. 10 Milliarden Leute. When I am 76 years old, wenn ich 76 sein werde, the population of the world will go over 10 billion people. Wird die Weltbevölkerung eben 10 Milliarden überschreiten. In 1970 it was 3.9. 1970 waren es erst 3,9 Milliarden. 1980 it was 4.5. 1980 waren es 5,4. 1990 it was 5.2. 1990 5,2 Milliarden. In 2000 it was 6.0. In 2000 waren es 6 Milliarden. Today it is 2.39. Heute sind es dann 6,39. Did I say that? Ja. 6,39. Yeah. Yeah. Do you know, I went to a website, just look under world population ich habe growth. Unter dem Weltbevölkerungszuwachs habe ich auf einer Internetseite geschaut. And there's a meter. Und da ist wirklich so wie ein Meterzähler, so ein Tachometer. That meter is increasing 3 per second. Und 3 pro Sekunde, also es wächst um 3 Geburten oder Bewohner, Weltbewohner pro Sekunde. It's an awesome sense when you look at it. Es ist wirklich ein sehr ernüchternder, sehr erstaunliches. You realize that the population wenn man is growing. Überlegt, 3 people per second. Dass der Weltbevölkerung hat einen Zuwachs von 3 pro Sekunde, 3 neuen Seelen. By the year 2010, bis 2010 there'll be 6.9 billion. Werden wir schon 6,9 Milliarden by heute 2020, haben. Und im Jahr 2020 8 billion, werden das 8 Milliarden Leute by 2030, 2030 9.3 billion, 9,3 Milliarden. And by 2035, und 2035. When I'm 76 years also wenn ich 76 old, there'll be 10 billion people on this earth. 10 Milliarden if Leute. It continues like it is. Wenn es in so weiter fortfährt, wie es jetzt tut. If you went to bed at midnight last night, wenn du gestern dich zu Mitternacht hingelegt hast, by the time you had lunch, bis du dann wieder gegessen hast, 80,000 people died. Sind 80,000 Leute bereits wieder gestorben in dieser Welt. And over 200,000 people were born. Aber 200,000 werden geboren wieder. Amazing, huh? Erstaunlich. We think of the multitudes. Wir denken über die Mengen. And this was the figure. Und das ist jetzt die Zahl. 10 billion people. 10 Milliarden Can Leute. We comprehend that? Können wir uns das vorstellen? If we look at it as a football stadium, wenn wir uns ein Fußballstadion vergegenwärtigen, of 70,000 people, mit 70,000 Leuten, and we divided that by 3,600 seconds, und teilen das auf 3,600 Sekunden auf, which is an hour, Das ist eine Stunde. We would have 143,000 stadiums filled with 70,000 people. Hätten wir 143,000 solche Stadien gefüllt mit je 70,000 Leuten. And if it took us, if we saw each stadium for one second. Und wenn wir jedes Stadion für die Betrachtung jedes Stadions nur eine Sekunde Zeit lassen. We would have to sit here for 40 hours. Müssten wir dann 40 Stunden sitzen. Before we saw every stadium. Bevor wir jedes Stadion überhaupt gesehen haben. One per second. Jede Sekunde eines. We're talking about multitudes of people. Wir sprechen über absolute Massen von Leuten. Multitudes and multitudes of people. Massen von Leuten. If each stadium was 50,000 people. Wenn in jedem Stadion 50,000 Leute wären, would be 200,000 stadiums. Dann müsste man das aufteilen auf 200,000 Stadien. And we'd be sitting here for over 2 days. Und wir würden dann schon über 2 Tage sitzen. 55 hours. 55 Stunden. Of stadium after stadium after stadium. Noch 55 Stunden von Stadien after stadium after und noch stadium weiteren Stadien und wieder weiteren Stadien. People, gefüllt people, mit Leuten. People, Leute. People, Leute. People, Leute. People, Leute. People, Leute. People, und wieder Leute. People, Leute. 55 hours of that. 55 Stunden nonstop. 10 billion people. 10 Milliarden Leute. Now if you look at Matthew chapter 25. Matthäus 25. Verse 31. Vers 31. When the Son of Man comes in his glory. Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit. And all the angels with him. Und alle Engel mit ihm. That's the day that heaven is empty. Das ist der Tag, wo der Himmel leer sein wird. All the angels with him. Alle Engel mit ihm. Then he will sit on his glorious throne. Dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. And that will be in Jerusalem. Das wird in Jerusalem sein. Verse 32. Vers 32. All the nations. Alle Nationen. Over 220 some nations will be gathered. Etwa 229 derzeit werden versammelt sein. Before him. Vor ihm. This is the same as Joel chapter 3. Das ist das gleiche wie Joel 3 bzw. 4 im Deutschen. Multitudes and multitudes of Mengen, people. Mengen, Mengen und Menschenmassen. Into the billions of people. Milliarden von Leuten. All the nations will be gathered before him and he will separate them from one another. Alle Nationen werden versammelt sein vor ihm und er wird sie voneinander scheiden. And one of my favorite scholars, einer meiner Lieblingsschriftgelehrten, Warren Wiersbe. Actually he's an expositor. Er ist eigentlich ein Expositor. He made an interesting note here. Er macht eine interessante Notiz hier. He says that nations is in the neuter. Er sagt Nationen ist neutral. And the word them is in the masculine. Und das andere Wort ist maskulin. The word them. Them, also sie, yeah, maskulin. Ist maskulin. Which means this. Das bedeutet das. He's not separating nation from nation. Das heißt, er scheidet jetzt nicht Nationen von Nationen. But person from person. Sondern Person von Person. Though the multitudes will come to him. Obwohl die Mengen vor ihm kommen werden. And we can't even fathom it. Und wir können das gar nicht ergründen oder uns the vorstellen. The multitudes are gathered to the valley of Jehoshaphat. Die Menschenmassen werden vor dem Tal Jehoshaphats stehen. And Jesus Christ will be seated on his glorious throne. Und Jesus Christus wird sitzen auf seinem herrlichen Thron. All of the angels of heaven. All die Engel des Himmels. Which are innumerable, die unzählig sind, will be present, werden gegenwärtig sein. And he will separate, und er wird the trennen, sheep from the goats. Schafe von den Böcken. Verse 33. He will put the sheep on his right side. Er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen. And the goats on his left. Die Böcke aber zur Linken. Then the king will say to those on his right. Dann wird der King zu denen zu seiner Rechten sagen. Come. Kommt. You who are blessed of my father. Gesegnete meines Vaters. Inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Erbt das Reich, das euch bereitet ist vom Grundlegung der Welt an. For I was hungry. Denn mich hungerte. And you gave me something to eat. Und ihr gabt mir zu essen. I was thirsty. Mich dürstete. And you gave me something to drink. Und ihr gabt mir zu trinken. I was a stranger. Ich war Fremdling. And you invited me in. Und ihr nahmt mich auf. Naked. Nackt. And you clothed me. Und ihr bekleidet mich. I was sick. Ich war krank. And you visited me. und ihr besuchtet mich. I was in prison. Ich war im Gefängnis. And you came to me. Und ihr kam zu mir. Then the righteous will answer him. Dann werden die Gerechten ihm antworten. Lord, Herr, when did we see you hungry? Wann sahen wir dich hungrig? And feed you? Und speisten dich? Or thirsty? Oder durstig? And give you something to drink? Und gaben dir zu trinken? When did we see you a stranger? Wann aber sahen wir dich als Fremdling? And invite you in? Und nahmen dich auf? Or naked and clothe you? Oder nackt und bekleideten dich? When did we see you sick? Wann aber sahen wir dich krank? Or in prison? Oder im Gefängnis? And come to you? Und kamen zu dir? The king will answer and say to them. Und der König wird antworten und zu ihnen sagen. Truly I say to you. Wahrlich, ich sage euch, to the extent that you did it to one of these my brothers, wenn ihr es einem der geringsten dieser meiner Brüder getan habt, even the least of them, selbst dem geringsten, even the least of them, selbst dem geringsten, you did it unto me, habt ihr es mir getan. Then he will also say to those on his left, dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, depart from me, geht von mir, accursed ones, verfluchte, into the eternal fire, in das ewige Feuer, which has been prepared for the devil and his angels, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. For I was hungry, denn mich hungerte, and you gave me nothing to eat, und ihr gab mir nichts zu essen. I was thirsty, mich dürstete, and you gave me nothing to drink, und ihr gab mir nichts zu trinken. I was a stranger, ich war Fremdling, and you did not invite me in, und ihr nahmt mich nicht auf, naked, nackt, and you did not clothe me, und ihr bekleidetet mich nicht, sick, krank, and in prison, und im Gefängnis, and you did not visit me, und ihr besuchtet mich nicht. Then they themselves also will answer, dann werden auch sie antworten und sagen, Lord, Herr, when did we see you hungry or thirsty or a stranger or naked or sick or in prison? Wann sahen wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder nackt oder krank oder im Gefängnis, and did not care for you, und haben dir nicht gedient? Then he will answer them, dann wird er ihnen antworten, truly I say to you, wahrlich, ich sage euch, to the extent that you did not do it to one of the least of these, wenn ihr es einem dieser geringsten nicht getan habt, you did not do it unto me, habt ihr es auch mir nicht getan. These will go away, diese werden hingehen, into eternal punishment, in die ewige Pein, but the righteous, die Gerechten aber, into eternal life, in das ewige Leben. Now there's a principle that applies to us here. Hier ist ein Prinzip, das sich auf uns anwenden lässt. And I don't want to preach this, ich will das jetzt nicht predigen, in an end times setting, im Zusammenhang von den letzten Zeiten, die angebrochen sind. Because it has to do with the nations and Israel. Es hat nämlich zu tun mit den Nationen, also den Heiden und Israel. And it'll take too long to build a background for that tonight. Und es wäre zu langwierig, diesen Hintergrund dazu zu gestalten. But we want to pull a principle out. Doch wollen wir ein Prinzip da herausnehmen. And the principle is this. Und das Prinzip ist das. Love for God's people. Die Liebe für Gottes Leute is the greatest evidence of our salvation. Ist der größte Beweis für unsere Errettung. These people were not saved. Diese Leute waren nicht gerettet. Because they did these things. Weil sie diese Dinge taten. These things merely proved that they were saved. Diese Dinge haben einfach nur bewiesen, ob sie gerettet waren. And it's amazing what an absolute direct connection it had with salvation. Es ist erstaunlich, was für eine unmittelbare Verbindung es mit der Errettung hat. That the Lord, dass der Herr, could judge a person's heart toward him, konnte das Herz einer Person da urteilen, clearly and absolutely, ihm gegenüber urteilen, und zwar danach, by judging that person's heart toward his people, indem er das Herz dieser Person gegenüber anderen, diesen Leuten, beurteilte. He never even had to say, er musste gar nichts sagen. And by the way, übrigens, you never believed in me. Ihr habt nie an mich geglaubt. And by the way, you never worshipped me. Übrigens, ihr habt mich nie angebetet. And by the way, übrigens, you never received me. Ihr habt mich nie angenommen. He just said, sondern er sagte einfach, if you did it unto one of these, wenn ihr das einen dieser getan habt, my brethren, meinen Brüdern, you've done it unto me. Dann habt ihr es mir getan. Isn't that sobering tonight? Ist das nicht ernüchternd? Isn't that releasing also? Befreiend tonight. heute. Multitudes and multitudes Massen, of people. Massen von Leuten. Coming before the Lord. Die vor den Herrn kommen. Being judged by the Lord. Werden vom Herrn geurteilt. Multitudes and multitudes of people. Mengen, Mengen von Leuten. And God holds those multitudes. Und Gott hält diese Massen, diese Mengen. Important. Wichtig. To the extent so that he holds each one of them important. Er betrachtet jeden einzelnen so wichtig. The quality of that multitude. Die Qualität dieser Menge. Is clearly dependent on each individual's life before God. Hängt klar ab von dem Leben jedes Einzelnen abhängig von Gott. When we're standing before the Lord, wenn wir vom Herrn stehen, or when these people, unter diese Leute, at the time of the Lord's return, zur Zeit der des Wiederkommens des Herrn, who have gone through the great tribulation, die durch die große Trübsal durch sind, in Matthew chapter 24, in Matthäus 24, talks about the great tribulation, da wird von der großen Trübsal that gesprochen, is coming upon the whole world. Die ganze Welt heimsuchen. Verse 21, Vers 21. It has never been like this from the beginning of the world. Es ist noch nie so gewesen vom Anfang der Welt her. All we see in Israel today is leading up to that. Was wir jetzt in Israel beobachten, führt genau dorthin. When Revelation chapter 6 starts to be unfolded. Wenn sich Offenbarung 6 entfaltet. And the Lord begins to open the seals. Und der Herr die Siegel öffnet. And that indicates that the Lord is now preparing to take over what is his. Dass der Herr jetzt sich bereit macht, sein Eigentum wieder zurückzunehmen. When Adam and Eve fell, als Adam und Eva fielen, and sin came into the world, und die Sünde in die Welt eintrat, the title deed of the world went over to Satan. Dann ist das Eigentumerrecht zu Satan übergegangen. When Jesus was nailed on that cross, doch als Jesus ans Kreuz genagelt wurde, and he said, it is finished, und er sagte, es ist vollbracht, the title deed came back to him. Dann gab das Eigentumerrecht kam zu ihm zurück. Satan is still alive. Satan lebt noch immer. But he has a illegitimate authority. Aber er hat eine Autorität, die nicht legal ist. We can rebuke him in Jesus name. Wir können in Jesu Namen können wir ihn ablehnen. He is still the prince of the power of the air. Er ist noch immer der Prinz der Fürsten der Luft. The very God of this world. Er ist der Gott dieser Welt. But one day. Doch eines Tages. Jesus said, only Jesus, the Father knows the time. Nur der Vater weiß wann. And the hour. Und die Stunde. But the day will come, doch der Tag wird when kommen, the Father will indicate to the Lord, wenn der Vater dem Herrn anzeigen wird, go and get your bride. Hol deine Braut. And in 1 Thessalonians 4, the Lord will descend. Und in 1. Thessalonicher Kapitel 4 wird der Herr herunterkommen. Die Trompete, die Posaune wird erschallen. And in the twinkling of an eye, und in einem Augenzwinkern. The church will be taken. Innerhalb eines Augenzwinkerns ist die Gemeinde weg. And Revelation chapter 6 will begin to be revealed. Offenbarung 6 wird dann offenbar werden. The seals will open. Die Siegel werden geöffnet. The judgment of Christ will begin to come on the earth. Das Gericht Christi wird auf die Erde kommen. It is called the great tribulation. Die große Trübsal wird es bezeichnet. And it is actually the mercy of God. Es ist die Barmherzigkeit Gottes. Shaking the world. Indem er die Welt rüttelt. In Revelation chapter 7 verse 9. Offenbarung 7 Vers 9. Before the throne of God, vor dem Thron Gottes, is a multitude of people. Es sind Scharen von Leuten. That is not countable. Unzählige Mengen von an Leuten. Uncountable or an innumerable amount of people. Eine unzählbare Menschenmasse ist vor ihm. If you look at them. Wenn du sie dir anschaust. Of course they can be counted, but if you looked at them. Wenn man sie anschaut, ja, sind sie zählbar, aber you would just think, there's millions of them. Es sind Millionen, unübersichtlich. Where did they come from? The question was asked. Wo kommen sie her? Das war die Frage. They came out of the great tribulation. Aus der großen Trübsal. And they're standing before the Lord. Und sie stehen vor dem Herrn. Multitudes of Massen people. Massen von Leuten. Multitudes of Massen people. Von Leuten. And now the Lord judges them. Und jetzt urteilt sie der Herr. One by one. Er beurteilt sie einen nach dem anderen. And I can't hide in this multitude. Ich kann mich in dieser Menge nicht verstecken. I might be able to hide for a little while. Vielleicht nur eine kurze Zeit. But slowly he goes through the masses. Doch langsam geht er durch die Mengen. One to the right. Einer zur Rechten. One to the left. Einer zur Linken. The ones on the right will inherit the kingdom of God on earth. Die zur Rechten werden Erben des Königreich Gottes These auf der Erde. These people have not died. Die sind nicht gestorben. They are still alive at the Lord's return. Leben noch immer, wenn der Herr zurückkommt. The others are condemned to Gehenna. Die anderen sind verurteilt zum Gehenna. The others on the right side. Die anderen zur Rechten. Are still in their fleshly bodies. Sind doch immer in ihrem fleischlichen Leben. And they repopulate the earth through the millennial reign of Christ. Und sie werden wieder die Population wachsen lassen im tausendjährigen Reich. But this principle applies directly to us. Aber dieses Prinzip wendet sich dann direkt auf uns an. Love for God's people. Die Liebe für Gottes Leute is the greatest evidence, ist der größte Indikator oder Beweis, that we are saved. Dass wir gerettet sind. Why? Warum? Because trusting in yourself, weil wenn du in dir selbst vertraust, always results in despising others. Oder auf dich selbst dich stellst, resultiert immer darin, dass man andere verabscheut. Trusting in your own righteousness, seiner eigenen Gerechtigkeit vertrauen, always results in despising others. Resultiert immer in der Verabscheuung anderer. Luke chapter 18, Lukas 18, and Verachtung. Verse 9. 18 Vers 9. The parable of the Pharisee and the tax collector. Das Gleichnis zwischen Pharisäer und Steuereintreiber. And it said the Lord told this parable. Und der Herr, der hat dieses Gleichnis erzählt. To people who were trusting in their own righteousness. Leuten, die ihrer eigenen Gerechtigkeit vertrauten. And who despised others. Und andere verachteten. Wow, powerful tonight. Das ist wirklich mächtig, kräftig, sehr kräftig. 1 John chapter 3. 1. Johannes 3. And verse 14. Vers 14. If you turn there with me, please. Wendet euch, blättern wir dorthin, bitte schön. And we'll begin to close. Damit beginnen wir abzuschließen. 1 John chapter 3 verse 14. 1. Johannes 3 Vers 14. But let's start with verse 13. Fangen wir gleich bei 13 an. Do not be surprised, brethren. Wundert euch nicht, Brüder, if the world hates you, wenn die Welt euch hasst. We know, wir wissen, that we have passed out of death into life because we love the brethren. Dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. He who does not love abides in death. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. And there's many people that have gotten saved. Viele Leute wurden errettet. And they love the brethren. Lieben die Brüder. And at some point, doch einmal, in Galatians chapter 3, in Galater Kapitel 3, they become bewitched. Sind sie verhext. And somehow they begin to believe another gospel. Und glauben einer anderen guten Nachricht. Though they are children of God, obwohl sie Kinder Gottes sind, somehow leaven has come in. Ist doch der Sauerteig zurückgekehrt, wieder hineingekommen. When we begin to look down on people, wenn wir anfangen, auf andere runterzuschauen, we know that we are not living by his grace. Dann wissen wir, dass wir nicht nach seiner Gnade leben. And we can only live by his grace through faith. Wir können aber nur im Glauben nach seiner Gnade leben. That's why it says in Romans 3:29. Deswegen finden wir auch in Römer 3:29. It says, where is boasting? Wo ist das Rühmen? There is none. Da gibt es keines. It's been excluded. Es wurde ausgeschlossen. By what law? Durch welches Gesetz? By the law of faith. Durch das Gesetz des Glaubens. When we're saved by faith, wenn wir im Glauben errettet werden, through grace, durch Gnade, we have to love the brethren. Dann müssen wir die Brüder lieben. You can't not love the brethren. Man kann unmöglich die Brüder nicht lieben. Look at the next chapter 5 and verse 1. Gehen wir in Kapitel 5 Vers 1, schauen wir dort. Whoever believes that Jesus is the Christ is born of God. Jeder der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. And whoever loves the father loves the child born of him. Und jeder der den liebt, der geboren hat, liebt den, der aus ihm geboren ist. Is that incredible? Ist das nicht unglaublich? Now think of it. Denkt ihr, we will stand before the Lord not at the judgment of the nations. Wir werden vor dem Herrn stehen, nicht bei dem Gericht der Nationen. We will stand before the Lord. Sondern wir werden vor ihm stehen. At the Bema Seat Judgment. Auf dem Richterstuhl Christi. The Lord is coming back for the church. Der Herr kommt für die Gemeinde zurück. But millions and millions of people. Und Millionen who maybe even are alive today. Die vielleicht leben schon heute. Will receive Christ. Werden Christus empfangen. Through the preaching of the gospel during the tribulation period. Durch die Verkündigung des Evangeliums während der Trübsal. If you turn with me one more place. Wenn wir jetzt noch zu einem Platz hingehen. Revelation chapter 7. Und zwar ist es Offenbarung Kapitel 7. And we'll just read it, verse 9. Und dann lesen wir 7:9. After these things I looked. Nach diesem sah ich, and behold, a great multitude, und siehe eine große Volksmenge, which no one could count, die niemand zählen konnte, from every nation, aus jeder Nation, and all tribes, und aus Stämmen, and peoples, and tongues, und Völkern und Sprachen, standing before the throne, stand vor dem Thron, and before the Lamb, vor dem Lamm. Clothed in white robes, bekleidet mit weißen Gewändern, and palm branches were in their hands, und Palmen in ihren Händen, and they cried out with a loud voice, und sie rufen mit lauter Stimme, saying, "Salvation to our God who sits on the throne and to the Lamb." Und sagen, das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. In verse 14. Vers 14. And I said to them, "My Lord." Und er sprach zu mir. Und ich sprach zu ihm. Ich sprach you zu ihm. Know, mein Herr, du weißt es. And he said, und er sprach these zu mir. Are the ones who come out of the great tribulation. Diese sind es, die aus der großen Drangsal kommen. And here it is. Und? And they have washed their robes. Sie haben ihre Gewänder gewaschen. And made them white in the blood of the Lamb. Und sie weiß gemacht im Blut des Lammes. Isn't it wonderful to be saved tonight? Wunderbar, gerettet zu sein. It's so wonderful to know that I've been washed in the blood of the Lamb. Es ist wunderbar zu wissen, man ist gewaschen im Blut des Lammes. Wow. Do you know when we stand before the Lord? Wenn wir vor dem Herrn stehen. I think in principle it will be much like the judgment of the sheep and the goats. Im Prinzip nach wird es sehr sein, so wie bei dem Gericht der Ziegen und der Schafe. Where the Lord will say, wo der Herr sagen wird. Thank you for doing this. Danke, dass ihr das getan habt. Thank you for visiting me in prison. Danke, dass ihr mich im Gefängnis besucht. And we'll say, Lord. Und wir werden auch sagen. I wasn't a part of the prison ministry. Ich war ja eigentlich beim Gefängnisdienst nicht dabei. Thank you for serving on the buffet. Danke, dass du auf dem Buffet gedient hast. I was on the worship team, Lord. Herr, ich habe doch im Anbetungsdienst mitgemacht. Ich habe beim Buffet nicht mitgemacht. Thank you for being on the worship team. Danke, dass du beim Anbetungsgruppe dabei, bei der Anbetungsgruppe warst. I was at the book table, Lord. Ich war am Büchertisch. You're getting us confused. Wir sind verwirrt. Do you know what the body of Christ? Der Leib Christi. When the body of Christ stands before God. Wenn der Leib Christi vor Gott steht. If one of us did it. Wenn es einer von uns tat, we all did it. Haben wir es alle getan. When Herbert goes to the prison, wenn Herbert ins Gefängnis ging, we all go to the dann prison. Gehen wir alle in die Gefängnis. When someone's here for worship, wenn hier jemand anbetet, all oder of us are here. Dann sind wir alle da. The body of Christ is one. Der Leib Christi ist einer. And to love the body of Christ, und den Leib Christi zu lieben, to appreciate it, ihn zu schätzen, to build it up, ihn aufzubauen, to encourage it, ihn zu ermutigen, to be here for service, im Gottesdienst teilzunehmen, not just for yourself, nicht für dich selbst but nur, for someone else, sondern um jemanden anderen willen, to enter into some kind of service, in irgendeinen Dienst einzutreten, the chairs, die Stühle, anything to help facilitate the visitation of the Lord. Alles, was nur erleichtern kann, Gottes Besuch. Thank you for preaching. Danke fürs Predigen. I never preached, Lord. I was a woman. Ich habe nie gepredigt. Ich war doch eine Frau. I was in the nursery every Sunday. Ich war jeden Sonntag die Kinder beaufsichtigt. Thank you. Danke. Because if you didn't do that, wenn du das the preacher nicht getan couldn't hättest, hätte der Prediger nicht predigen können. And he sees us as one body. Und er sieht uns als ein Leib. And when someone's on the street, wenn jemand auf der Straße when Pastor Dragon goes to Africa, und wenn Pastor Dragon nach Afrika when anyone geht, does anything, we are doing it. Und wenn irgendeiner irgendetwas tut, tun wir es alle. And here's the closing principle. Und das ist das Abschlussprinzip. When I love the body, wenn ich den Leib liebe, the body of Christ, den Leib Christi, when I care for the church, wenn ich für die Gemeinde sorge, when I serve it, wenn ich ihr diene, it is my greatest way of showing thanks to God. Ist es meine größte Art, Gott Dank zu beweisen, salvation by grace, für seine Errettung aus Gnade. It is my greatest way. Es ist meine größte Art. He judged these people. Er hat diese Leute beurteilt. Purely by how they treated his people. Lediglich danach, wie sie seine Leute behandelt haben. It has a absolute direct connection. Da ist eine unmittelbare Verbindung. When you love his people, wenn du seine Leute liebst, you love the Lord. Dann liebst du den Herrn. When you serve his people, wenn du seinen Leuten dienst, you serve the Lord. Dann dienst du Gott. In that you did it unto one of the least of these. Indem ihr das einen der geringsten tatet. You did it unto me. Habt ihr es auch mir getan. When we hold a child, wenn wir ein Kind halten, when we encourage a teenager, wenn wir einen Teenager ermutigen, every time we hug one another, jedes Mal, wenn wir wen umarmen, we're hugging the Lord. Umarmen wir den Herrn. Thank you for all those hugs. Danke für alle diese Umarmungen. I don't remember hugging you, Lord. Herr, ich kann mich nicht erinnern, dass ich dich umarmt habe. No, but every time you hugged someone, doch jedes Mal, wenn du wen umarmt hast, you were hugging me. Hast du mich umarmt. Thank you. Danke. Every time you put in the offering, jedes Mal, wenn du die Spende was gegeben hast, you were supporting my work. Hast du mein Werk unterstützt. Every time you came, jedes Mal, wenn du kamst, and listened to the word preaching, und auf das gepredigte Wort the gehört word preached, hast, das gepredigte Wort. You were listening to my word. Hast du auf mein Wort gehört? Every time after church, you went over and ministered to someone. Jedes Mal, wenn du nach dem Gottesdienst wem gedient hast, you did it to me. Hast du es mir getan? Wow. And what about the person? Und wie ist es mit der Person? Who was saved but was careless? Die gerettet war, doch achtlos. And now we're just talking in principle. Wir sprechen jetzt im Prinzip, I'm not saying that Matthew 25 has to do with us or the church. Ich will nicht jetzt sagen, dass Matthäus 25 mit uns und mit der Gemeinde was zu tun hat. I'm talking in principle. Wir gehen dem Prinzip when nach. When we stand before the Lord at the Bema Seat. Wenn wir vor dem Herrn stehen am seinem Richterstuhl. In our immortal bodies. Mit sterblichen Leib. And he applies this in principle. Und wird es dem Prinzip nach anwenden. When you didn't do it to them. Und wenn du es ihnen nicht getan hast. You didn't do it to me. Hast du es auch mir nicht getan? When you didn't support the church. Wenn du die Gemeinde nicht unterstützt hast. You didn't support me. Hast du mich nicht unterstützt? When you didn't hug someone. Wenn du jemanden nicht umarmt hast. You didn't hug me. Hast du mich nicht umarmt? Isn't that wonderful? Ist es nicht wunderbar? I mean, it's powerful. Es ist sehr, sehr mächtig. When we enter into, wenn wir eintreten, loving God's people, in das Lieben anderer, that we can directly love the Lord. Und dadurch direkt den Herrn lieben können. Amen. Amen. So let's pray tonight as we beten wir heute Abend. Celebrate the Lord's Supper. Wenn wir feiern das Abendmahl des Herrn. Washed in the blood. Gewaschen im Blut. I love that. Das liebe ich. Washed. Das gefällt mir. In the blood. Gewaschen im Blut. Kind of gives me the picture of. Ich sehe ein Bild. The blood and my filthy robes, das Blut und meine schmutzigen Gewänder, all tarnished and yucky and stained, speckig und ab und fleckig. There's the blood, und da ist das Blut, and they're washed in the blood, und es wird im Blut gewaschen. Oh, in the blood, wird gewaschen im Blut. It's all in the blood, ins Blut, ins Blut hinein, ins Blut hinein. It's all washed in the blood. Es ist weiß gewaschen. Cleansed, clean. Total gereinigt. Total sauber. No ohne sin. Ohne Flecken, ohne Punkteln. So if you're here tonight, you've never received the Lord. Wenn jemand hier ist und du hast noch nie den Herrn empfangen. If you've never had your robes washed in the blood. Wenn du deine Gewänder noch nie im Blut gewaschen hast. Pray with me tonight. Dann bete mit mir. Tonight is your night. Heute ist dein Abend. By faith. Im Glauben. Father in heaven. Vater im Himmel. We thank you for this evening. Wir danken dir für diesen Abend. And we pray, maybe there's somebody here, und wir beten, falls jemand hier sein sollte, who wants to receive you, der dich empfangen will. Who wants his sin washed away. Der seine Sünden weggewaschen haben will. Wants to give his heart to you. Der sein Herz dir geben will. Pray this prayer. Dann bete dieses Gebet. Lord Jesus Christ. Herr Jesus Christus. I believe in you. Ich glaube an dich. I want to be born of God. Ich möchte von Gott geboren sein. Fill me with your spirit. Fühl mich mit deinem oh, Geist. Cleanse me. Reinige mich. Love me, Lord. Liebe mich, Herr. I want to be part of your kingdom. Ich will Teil deines Königreichs sein. I want to be your child. Ich will dein Kind sein. If you're praying that tonight, raise your hand. Wenn du das gebetet hast heute Abend oder gerade betest, dann heb deine Hand. I want to be born of God. Ich will von Gott geboren sein. Fill me with your spirit, Lord. Fühl mich mit deinem Geist. Is there one? Ist hier jemand? Thank you. Danke. Is there one? Ist da noch jemand? Raise your hand. No one's looking. Keiner schaut. I want to be saved. Ich möchte gerettet sein. Thank you for that hand. Danke für diese Hand. Is there one more? Ist da noch jemand? Is there one more? Ist da noch jemand? Lord Jesus, we thank you tonight. Herr Jesus, wir danken dir heute. Thank you for your blood that was poured out. Danke dir für dein Blut, das ausgegossen wurde. We love you. Wir lieben dich. In Jesus' name we thank you. In Jesu Namen danken wir.